Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 28. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Von Friedell vor die Wahl gestellt, mich entweder kurz zu fassen oder einen Textteil auf zwei Sendungen aufteilen zu müssen, habe ich mich leichten Herzens für Ersteres entschieden und übergebe ohne Zögern an meine Studiogäste Alfons Stummer und Sabine Sonnenschein. Erstes Kapitel: Die Ouvertüre der Barocke. Das Sinnlose. Wenn wir geboren werden, weinen wir, dass wir die große Narrenbühne Welt betreten müssen. Lear. Während die Barockkultur sich anschickt, ihre ersten dunklen Blüten zu entfalten, sieht man in einem östlichen Winkel Mitteleuropas einen wilden Krieg aufflammen, der an plötzlichen Zufällen entzündet und doch aus den tiefsten Untergründen der Zeitseele hervorbrechend, sogleich gierig weiterrast, sich unaufhaltsam in den halben Erdteil hineinfrisst und launisch bald hier, bald dort emporlodernd, Städte, Wälder, Dörfer, Felder, Kronen, Weltanschauungen in Asche legt. Schließlich aber nur noch seinem eigenen Gesetz gehorcht, indem er wahllos überall hin züngelt, wo er noch Nahrung vermutet, bis er eines Tages ebenso rätselhaft verlischt, wie er entbrannt war, als einzige große Veränderung nichts hinter sich lassend, als eine ungeheure gespenstische Leere. Zerbrochene Menschen, beraubte Erde, tote Heimstätten und eine entgötterte Welt. Unter den vielen langen und sinnlosen Kriegen, von denen die Weltgeschichte zu berichten weiß, war der Dreißigjährige einer der längsten und sinnlosesten. Wahrscheinlich gerade darum so lang, weil er so sinnlos war. Denn er hatte kein fest umschriebenes Ziel, das zu erreichen oder zu verfehlen, keinen runden, greifbaren Zankapfel, der zu gewinnen oder zu verlieren gewesen wäre. Es lässt sich überhaupt beobachten, dass zumeist nur verhältnismäßig kleine Kriege ein deutliches Streitobjekt und infolgedessen eine klare Entscheidung aufweisen. So handelt es sich, um nur einige Beispiele aus der jüngsten Geschichte zu nennen, im Jahr 1866 um die deutsche Hegemonie, im Jahr 1870 um die deutsche Einheit, im russisch-japanischen Krieg um Korea, im Balkankrieg um die europäische Türkei. Die großen, die sogenannten Weltkriege, hatten aber in der Regel nur sehr allgemeine Intentionen, wie Vernichtung der Vorherrschaft einer bestimmten Großmacht, Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts, Befreiung der Völker und dergleichen. Auch endeten sie fast immer als Remis-Partien. Man denke an den Spanischen Erbfolgekrieg, den Siebenjährigen Krieg, die Napoleonischen Kriege. Und dies ließe sich sogar vom letzten Weltkrieg beweisen, was zu erörtern aber hier nicht der Ort ist. Derartige ungeheure Konvulsionen bedeuten, im Großen aus der Ferne und von oben gesehen, nichts anderes als geheimnisvolle Vitalitätsäußerungen der menschlichen Gattung, die sich automatisch, vegetativ und ohne ersichtlichen praktischen Zweck vollziehen. Nicht moralisch, nicht politisch, nicht logisch, sondern bloß physiologisch zu werten sind. Und sinnlos erscheinen wie alles, was über unsere Sinne geht. Es sind gigantische Stoffwechselphänomene unseres Weltkörpers, Elementarereignisse, an denen wir nur das Katastrophale zu erkennen vermögen. vielleicht großartige Selbstreinigungsvorgänge, vielleicht heilkräftige Fiebererscheinungen, vielleicht zyklische Krankheitsprozesse. Wir wissen es nicht. Eine gewisse Periodizität kommt ihnen aber ganz zweifellos zu und eine der Zukunft vorbehaltene Wissenschaft, nämlich die Biologie und Pathologie des Organismus Menschheit, deren Aufgabe es bilden wird, die Dynamik dieses mysteriösen Lebewesens aufgrund seiner bisherigen Entwicklungs- und Krankheitsgeschichte zu erforschen, wird hierüber wahrscheinlich einmal exakte Aufschlüsse geben können. Das Unkraut. Zu dieser Sinnlosigkeit, die dem 30-jährigen Krieg mit den übrigen Riesen unter den Kriegen gemeinsam war, kam aber noch eine zweite Eigenschaft, die im besonderen Charakter der Zeit wurzelte. Das eigentümlich verfilzte, verholzte, wuchernde, unkrauthafte aller Bildungen, die diese Periode zumal in Deutschland hervorgebracht hat. Einer der Grundzüge des Geschlechts, das damals lebte, war eine Verzwicktheit und Umständlichkeit, Direktionslosigkeit und Gedankenflucht, die ihresgleichen sucht. Wir wissen bereits, dass eine derartige Chaotik und seelische Labilität in einem gewissen Grade das Merkmal aller Zeitalter bildet, in denen sich Neues vorbereitet. Trat hiezu nun noch die wüste Desperado-Rohheit und hemmungslose Amoralität, die der damaligen Generation ebenfalls in seltenem Maße eigen war. So war es ganz unvermeidlich, dass das schauerlich groteske Monstrum dieses bestialischen, blindwütigen, endlosen und prinzipienlosen Krieges entstand, der ein Menschenalter lang fraß, um zu fressen, und nicht begreifen lässt, warum er anfing, warum er aufhörte und warum er überhaupt auf der Welt war. Denn er hätte sich noch jahrelang, wenn auch immer armseliger und hungriger, fortschleppen können. Unendliche Verhandlungen gingen dem Friedensschluss voraus und ebenso unendliche hätten ihn noch hinausziehen können. Es war weder auf der schwedisch-französischen noch auf der kaiserlich-bayerischen Seite ein absolut zwingender Grund vorhanden, den Kampf einzustellen. Und dass er erst im Jahr 1618 ausbrach, war ebenfalls keine historische Notwendigkeit. Der Konflikt, den er zu entscheiden suchte und trotz so starker und langer Anspannung der Kräfte nicht im geringsten entschied, wurzelte in der Streitfrage, ob Deutschland ein katholisches oder ein protestantisches Land sein solle. Und diese Streitfrage war 100 Jahre alt. Andererseits aber bestand schon nach einem Jahr die Möglichkeit, die Fehde zu beenden. Matthias Thurn stand Anfang Juni 1619 mit einem starken Aufgebot in Wien. Ferdinand II. Hatte fast gar keine Truppen. Die niederösterreichischen Stände hätten ihn ohne weiteres gefangen nehmen und zum Frieden zwingen können. Aber eine so einfache, rasche und klare Lösung wäre ganz gegen die österreichischen und ganz gegen die Barock-Usancen gewesen. Im nächsten Jahre, nach der Schlacht am Weißen Berge, ist der Krieg wiederum zu Ende. Diesmal zugunsten der kaiserlichen Partei. Die gesamten österreichischen Erblande leisteten, vollkommen niedergeworfen, Ferdinand den bedingungslosen Huldigungseid. Die Union der protestantischen deutschen Fürsten löste sich auf. Aber mit diesem unerwarteten und restlosen Siege sich zufrieden zu geben, wäre ganz gegen die habsburgischen und die katholischen Usancen gewesen. Ferdinand trug den Krieg in die Pfalz und damit nach Deutschland. Und nun gibt es binnen kurzem kaum ein europäisches Staatswesen, das sich nicht, mutwillig oder gezwungen, leidenschaftlich oder lässlich, militärisch oder bloß finanziell und diplomatisch, dauernd oder sporadisch an dem Kampf beteiligt. Polen, Schweden-Dänemark, Holland-England, Frankreich-Spanien-Italien werden nach und nach in den Wirbel hineingezogen. Gleichwohl ist nach Wallensteins Tod auf keiner Seite mehr ein Anlass, den Krieg fortzuführen. Alle Beteiligten sind erschöpft und saturiert zugleich. Aber obwohl er fast gar keine Lebenskraft mehr hat, kann er sich doch nicht entschließen zu sterben. Und so keucht er fast ebenso lange weiter, als er schon währte, immer asthmatischer, immer anämischer. Eine 14-jährige Agonie. Als er endlich ausgerungen hat, ist im Wesentlichen alles beim Alten geblieben. Habsburg ist nicht aus seiner Vormachtstellung verdrängt, aber die Souveränität der deutschen Landesfürsten ist ebenso wenig vermindert, ja erhöht. Der Papismus hat nichts von seiner Machtfülle eingebüßt, aber die Gleichberechtigung der Evangelischen muss er aufs Neue noch entschiedener als bisher anerkennen. Und fast ein jeder muss sich fragen, wofür haben wir diesen Krieg geführt und erlitten, während dieser 30 langen Jahre alles geopfert war, zu opfern in unserer Macht stand. Manchen freilich hat er noch immer nicht lange genug gedauert. Als General Wrangel die Nachricht vom Friedensschluss erhielt, bekam er einen Tobsuchtsanfall, schleuderte seinen Generalshut zu Boden, trat ihn mit Füßen und wies dem Unglücksboten unter Flüchen die Tür. Kurz, was den 30-jährigen Krieg mehr charakterisiert als jeden anderen, ist seine Zufälligkeit. Alles war an ihm zufällig. Seine Entstehung, sein Verlauf, seine Ausbreitung, sein Ende. Aber diese Zufälligkeit selber war nichts weniger als zufällig. Sie floss aus der innersten Natur der Epoche, die seinen Namen trägt. Er war so lang und langstielig, so leer und lahm, so unzusammenhängend, geistverlassen und durch das bloße Gesetz der Trägheit weiterrollend, wie die Reden und Carmina, Dokumente und Episteln, Allüren und Formalitäten jener Zeit. Er hatte, so paradox es klingen mag, trotz seiner gigantischen Maße und formidablen Zerstörerkräfte etwas Amorphes, Asynthetisches, Anekdotisches. Die Helden. Und in der Tat hat die Nachwelt bei allem Schauder, den sie noch nach Menschenaltern vor ihm empfand, ihn immer nur anekdotisch gesehen, ohne jemals zu einem wirklichen Verständnis seines Wesens zu gelangen. Aus dem sehr einfachen Grunde, weil an ihm nichts zu verstehen ist. Der Dreißigjährige Krieg hat keine eigentliche Geschichte. Er besteht nur aus einer Anzahl von Geschichten, die ein mehr oder weniger lückenhaftes Mosaik ergeben, aber kein komponiertes Gemälde. Was uns von ihm in der Hand geblieben ist, sind ein halbes Dutzend origineller Charakterköpfe, ein paar packende Kulturkurioser und ein Haufen gruseliger Schreckensmärchen. Dies zeigt sich zum Beispiel gleich an der berühmtesten Einzelheit des Krieges, der Erstürmung Magdeburgs, die in Deutschland durch Schillers virtuose Schilderung jedermann vertraut geworden ist. Der brillante Schlachtkarton, den er entwirft, beruht auf einer Fiktion. Es ist nämlich durch neuere Forschungen sehr wahrscheinlich gemacht worden, dass der Brand nicht von den Soldaten Tillis gelegt wurde, sondern im Gegenteil das Werk des Leiters der Verteidigung war, des von Gustav Adolf entsendeten Hofmarschalls Dietrich von Falkenberg, der, als er sah, dass er die Stadt nicht mehr halten könne, mit Hilfe einer Schar evangelischer Fanatiker diese ungeheure Katastrophe hervorrief. Übrigens war die Plünderung Mantuas, der zumeist gar keine Beachtung geschenkt wird, ein ebenso furchtbares Ereignis. Sie hat aber keinen Homer gefunden. Indes, obgleich Schiller auch sonst mit ungenügendem oder dubiosem Material arbeitet und sogar oft selber ganz bewusst retuschiert, wird sein Bild des Dreißigjährigen Krieges doch immer eine hohe dichterische Wahrheit behalten. Und ebenso hat er im Wallenstein mit genialem Flair erkannt, dass das Lager, also wiederum die Anekdote, das Wesentliche und historisch Bedeutsame an diesem Kriege war. Hier haben wir den ganzen Hexenkessel beisammen, mit allen seinen gefährlichen und kindischen, kostbaren und ekelhaften, schaurigen und lächerlichen Ingredienzien, bunt, roh und zynisch, wie das Kostüm der Zeit ist, diese zerklüftete Welt, in der sich alle Stände, Nationen und Lebensformen durcheinander mischten. Adel und Gemeinheit, Gottesstreitertum und Verbrecherwesen, Tollkühnheit und Krämersinn, Todesschauer und Galgenhumor. Und überall nur Genrefiguren und Chargenspieler, Köpfe, die bestenfalls ein Profil haben oder eine gute Maske, aber nirgends volle Menschen. Aus diesem fast unübersehbaren Aufgebot von Episodisten, Figuranten und Komparsen ragen nur zwei ernstliche Protagonisten hervor, die mit einiger Berechtigung als Helden des Dreißigjährigen Krieges bezeichnet werden können. Der König von Schweden und der Herzog von Friedland. Aber wie sonderbar verzerrt, befleckt und degradiert tritt uns die Gestalt des Helden in diesem unbegreiflichen Zeitalter entgegen. Nur die Führerrolle ist ihm geblieben. Alle blicken auf ihn, alle folgen ihm willig, seiner höheren Einsicht und Übersicht, Tatkraft und Festigkeit vertrauend. Aber er ist für sie alle nur ein Führer in Dunkel und Wirrnis, in Niederungen und Abgründe. Keine göttliche Idee lebt in ihm, auch keine irdische, überhaupt keine Idee. Keine edle Überzeugung treibt ihn manisch vorwärts, nicht einmal ein sublimes Vorurteil, ein frommer Irrtum. Er ist bloß klüger als die Herde, aber nicht weiser, bloß stärker als sie, aber nicht besser. Sein Himmelsglaube ist die Astrologie und sein Bibelglaube ist Politik. Wallenstein. Als Staatsmänner waren Gustav Adolf und Wallenstein einander ebenbürtig. Als Feldherr war der Schwedenkönig die größere Potenz. Dafür war der Friedländer ein einzigartiger Organisator. Er besaß das Talent, in jener aus den Fugen gegangenen Zeit buchstäblich Armeen aus der Erde zu stampfen. Dies kann nicht allein sein Reichtum, seine Geschicklichkeit und sein militärisches Renommee bewirkt haben, sondern es muss noch eine geheimnisvolle Wirkung seiner Persönlichkeit hinzugekommen sein, die wir uns für die damalige Zeit gar nicht faszinierend genug vorstellen können. Das ruchlose, aber in seiner großzügigen Einfachheit unwiderstehliche Prinzip, dass der Krieg sich selbst ernähren müsse, hat erst er entdeckt und zur vollen Wirksamkeit gebracht. Auch sonst überrascht er nicht selten durch eine Klarheit und Gesundheit des Denkens, die seinem Zeitalter völlig fremd ist. Aber er legitimiert sich andererseits wiederum als Sohn seines Jahrhunderts durch die zögernde und tastende, abwägende und hinausschiebende, stets zwischen mehreren Chancen unsicher schwankende Art seiner Diplomatie und Kriegsführung, die ihn keines seiner politischen Ziele ganz erreichen ließ, ihm mehr als einmal seine militärischen Erfolge schmälerte und schließlich zu seinem Untergang führte. Mit großem Scharfblick erkannte er gleich bei Beginn des Krieges den springenden Punkt, auf den alles ankam. Der große Religionskampf mit all den innerpolitischen und territorialen Streitfragen, aus denen er stets neue Nahrung zog, konnte nur definitiv entschieden werden, wenn es der habsburgischen Dynastie gelang, einen vollkommenen Absolutismus aufzurichten, wie er in Frankreich und Spanien bereits bestand und in England das stehende Programm der Stuarts bildete. Diesen auch in Deutschland mit allen verfügbaren Mitteln zu erzwingen, empfahl er immer wieder aufs Nachdrücklichste, und hierbei hatte er sich allem Anschein nach die Rolle des Militärdiktators vorbehalten. Diese Stellung wäre etwa der eines Majordomus gleichgekommen und das eigentliche Zentrum der Macht gewesen. Denn wer der Armee befahl, befahl Deutschland. Aber eben aus diesem Grunde konnte Ferdinand II., der seinem Generalissimus vom ersten Tage an misstraute, sich mit diesem Plan nicht befreunden. Auch an dem Widerstand Maximilians von Bayern, des Hauptes der katholischen Liga, wäre er gescheitert. Später hatte dann Wallenstein die Absicht, sich als Herzog von Mecklenburg ein großes nordisches Fürstentum zu schaffen, wobei er weitblickend auch das Dominium über die Ostsee ins Auge fasste. Hier kam ihm weniger der Kaiser als Gustav Adolf in die Quere. Dann dachte er an eine Allianz mit den Schweden. Und es unterliegt keinem Zweifel, dass er darüber Verhandlungen geführt hat, obgleich schriftliche Dokumente aus naheliegenden Gründen nicht existieren. Aber der Schneekönig traute ihm ebenso wenig wie der Habsburger. Nach Lützen versuchte er dasselbe Spiel mit den evangelischen Reichsfürsten, wobei er vermutlich auf die böhmische Krone aspirierte. Dies wäre wahrscheinlich für ihn die passendste Lösung gewesen. Denn in Böhmen hätte seine Herrschaft eine starke Tradition vorgefunden. Hier besaß er nicht nur ausgedehnte Liegenschaften, sondern auch große Sympathien. Und er hätte als Oberhaupt eines Tschechenreichs sicher eine vorzügliche Figur gemacht. Aber er griff nicht rasch genug zu. Und über diesen Vorschlägen und Gegenvorschlägen, die von beiden Seiten ohne volle Aufrichtigkeit und unter steter Sicherung der Rückzugslinie geführt wurden, kam es zu seiner Ermordung. Dass sie mit sehr schlechtem Gewissen anbefohlen wurde, zeigt das nachherige Verhalten des Wiener Hofes, der alles tat, um die Schuld von sich abzuschieben. In allen erwähnten Fällen ist Wallenstein nicht wie ein kaiserlicher Beamter, sondern wie ein Potentat aufgetreten, der er auch war. Denn in jener Zeit gab es unter Hunderten von Schein- und Titularsouveränitäten nur eine reelle, die des kriegsgewaltigen Condottiere mit seiner Geld-, Truppen- und Talentmacht. Lieber Herr Professor Stummer, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell einen persönlichen Bezug? Ich habe nur den Bezug des Renommees, das mich seit meiner Jugend verfolgt, ja. Aber ich habe es nie über mich gebracht. Vielleicht noch die Zeit gehabt, einfach mich durch dieses Konvolut durchzulesen. War also ein bisschen überrascht, dass mir das Schicksal sozusagen jetzt mit dem Finger zeigt, damit musst du dich noch befassen. Es war also Ihre erste Begegnung mit dem Text selber? Ja, die erste Begegnung mit dem Text. Na, außer, dass ich habe begonnen. Ich habe die Neuzeit, diesen Teil habe ich zu Hause, aber ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen dort stehen gehabt und steht noch immer dort. Na, ich hoffe, das Gewissen ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ja. Wie geht's Ihnen mit diesem dezidiert subjektiven Geschichtsbild, das Friedell hier vermittelt? Naja, ich habe mir über den Begriff der Objektivität sehr den Kopf zerbrochen. Und zwar warum? Weil ich natürlich als Lehrer an der Filmakademie mich sehr stark mit dem Dokumentarfilm auch auseinandersetzen musste. Und da stand natürlich die sogenannte Objektivität im Vordergrund. Und es war klar, diese absolute Objektivität gibt es nicht. So wie in der modernen Physik auch es einen Standpunkt, von dem man aus das Weltall betrachtet, so ist immer der Mensch, der eine gewisse Situation betrachtet. Und das, was jetzt in diesem Text gerade angesprochen wurde, obwohl Schiller selbst auch natürlich nicht alle Quellen zur Verfügung hatte, ja, und er auch bewusst gestaltend eingegriffen hat, ist, wie Friedel es sagt, ja, etwas von einer ideellen Wahrheit in seiner Schilderung, in seiner theatralischen Schilderung, ja, die auch Friedel wichtig erscheint. Würden Sie ihm da in dieser Beurteilung der Figur Wallenstein recht geben? Mit Wallenstein habe ich mich viel beschäftigt, auch mit seinem Horoskop, muss ich dazu sagen, ja. Und diese schillernde Persönlichkeit ist für mich von Anfang an eben das gewesen, was auch er anführt, ist einfach ein Potentat, ist ein geborener Diktator. Und er hat es im hervorragenden Maß verstanden, eben in dieser Zeit mit all den Kräften zu jonglieren, ja, bis eben Ferdinand II. Die Sache zu blöd wurde, sage ich. Ja. Denn geschichtlich schaut es einfach danach aus, dass er der Anstifter war für das Ende von Wallenstein. Er hat praktisch den Bogen überspannt. Er hat den Bogen überspannt, ja. Er hätte, wenn er auch ein Diplomat gewesen wäre, denn der war er nicht, ja, hätte er zweifellos eines seiner Ziele realisieren können. Egal ob jetzt König von Böhmen, ja, also das Tschechenreich, oder diesen Saum an der Ostseeküste, das wären reale Ziele gewesen, aber er hat sie mit allen einfach nicht zu Ende geführt. Sie haben gesagt, Sie haben sich auch mit Wallensteins Horoskop beschäftigt. Befassen Sie sich mit Astrologie? Ja, das mache ich auch. Besonders mit Mundanastrologie. Weil, was übrigens hier auch angesprochen wird vom Friedel, wenn er von dieser Massenseele spricht, die eigentlich wirksam ist, dass nicht der einzelne Kaufmann sozusagen die treibende Kraft ist, dass nicht die Erfindung des Buchdruckers die treibende Kraft ist. Es muss in der Menschheit eine Art Grundspannung entstehen, aus der heran viele von innen her motiviert in diese Richtung arbeiten. Und das fasziniert mich an der Astrologie, weil dort doch Ansatzpunkte sind, um einen Kulturprozess in Annäherung ein bisschen beschreiben zu können. Übrigens, dass Astrologie nicht so von der Hand zu weisen ist, da möchte ich auf die NASA hinweisen, die von Anfang an sich damit beschäftigt hat, weil in den ersten Phasen der Funkverkehr eine äußerst schwierige Geschichte war. Da war noch gar nicht die Weltraumforschung, sondern da ging es wirklich um den Funkverkehr. Und da gab es immer wieder Störungen. Und da hat sich herausgestellt, dass bestimmte Planetenkonstellationen absolut für diese Störungen verantwortlich gemacht werden können. Und sie haben damals den wissenschaftlichen Leiter, der diese Forschung gemacht hat, dann später in das Team aufgenommen, so lange bis die ersten Weltraum und Forschungen vorgenommen wurden. Und damals war es noch üblich, dass man auch vorher diese planetaren Wirkungsfelder untersucht hat. Ob es heute noch so ist, ich weiß ich nicht. Und es gibt natürlich noch viele Bereiche. Das persönliche Horoskop, auf die meistens, in denen sie erwarten zu erfahren, ob sie berühmt, reich, glücklich oder mächtig werden, von dem halte ich nicht so viel. Also zur Bestimmung der Zukunft halten Sie es nicht für geeignet? Doch. Ich sage als Astrologe, es wird nicht so wie jetzt allgemein gesagt wird, 2012 zu einer Katastrophe kommen. Ich sage nach meinen Untersuchungen, und zwar in Analogie zu den Ereignissen, die sich 1929 an der New York Börse ereignet haben, der totale Zusammenbruch mit den Folgen der gewaltigen Arbeitslosigkeit und der Massenbeschäftigung durch die zwei Extreme, Sozialismus, Kommunismus und faschistische Richtungen. April 2011, sage ich, wird eine Konstellation analog zu damals 1929 wirksam sein, die auf jeden Fall aus meiner Sicht den Zusammenbruch des Weltfinanzsystems mit sich bringt. Gustav Adolf. Um die Gestalt Wallensteins liegt ein seltsam düsterer Glanz, der sie interessant und suggestiv macht, aber keine menschliche Teilnahme erweckt. Schon zu seinen Lebzeiten wuchs er ins Überlebensgroße. Man glaubte, er sei kugelfest, befehlige unsichtbare Reiterscharen und habe mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Zweifellos gehörte er in die Reihe jener diplomatisch-strategischen Ingenien von weitem Blickfeld und überragender Fähigkeit zur Synthese, an deren Spitze Napoleon steht. Aber sein eisiger Egoismus, seine finstere Herrschsucht, sein Mangel an jeglichen sozusagen privaten Eigenschaften bringt ihn zugleich mit unserer Sympathie um unser Verständnis. Man hat ihm daher mit Vorliebe Gustav Adolf gegenübergestellt. Als die Kontrastfigur des sonnigen Helden aus Nordland, der segensspendend ans Land steigt, Duldung, Schutz und Befreiung auf der Spitze seines Schwertes tragend. Aber das ist eine protestantische Legende. In Wirklichkeit war er ein naher geistiger Blutsverwandter Wallensteins, ebenso gierzerfressen und selbstsüchtig, schlangenklug und kaltherzig. Gustav Adolfs Glaube an die lutherische Lehre war zweifellos ebenso echt wie Wallensteins Glaube an die Astrologie. Aber so wenig dieser den Sternen zuliebe seine Pläne ins Werk setzte, so wenig hätte jenen die evangelische Sache allein dazu vermocht, sich in den Krieg zu mengen. Vielmehr war für den einen die Bibel, was für den anderen das Horoskop war. Ein Instrument der Politik. Was Wallenstein einmal vorübergehend ins Auge gefasst hatte, war der permanente Leitgedanke Gustav Adolfs, die Herrschaft über die Ostsee. Er kam, um dem bedrängten Protestantismus gegen den Kaiser zu helfen. Aber wie hätte er diese Hilfe zu einer dauernd wirksamen machen können, ohne sich bleibend in Deutschland festzusetzen? Die Reformation sollte über Rom siegen. Das heißt, ins Schwedische übersetzt, Pommern, Preußen, halb Norddeutschland sollte an die Wasers fallen. Sein Siegeslauf setzte ganz Europa in Staunen und Schrecken. Ein Jahr nach seiner Landung stand er schon in München. Diese Erfolge verdankte er zum Teil seinen Truppen, die ein wirkliches Nationalheer bildeten und nicht einen durch Raubsucht, Abenteuerlust und Aberglauben zusammengetriebenen Haufen wie die übrigen Armeen, in erster Linie aber seinem eigenen Genie. Fast alle Teile des Heerwesens hat er mit einem Scharfblick, der der Zeit weit vorauseilte, entscheidend reformiert. Er verbesserte die Feuertechnik, indem er statt der umständlichen Hackenbüchsen leichte Handgewehre und statt der Holzpatronen Papierpatronen einführte, die man in der Tasche tragen konnte. Die Taktik, indem er die Infanterie in drei Gliedern aufstellte, das vorderste kniete, das mittlere stand, das dritte lud. Die Strategie, indem er in seinen Truppeneinheiten eine erhöhte Manövrierfähigkeit verlieh und mitten in der Schlacht Schwenkungen ausführte, was damals für etwas Unerhörtes galt. Und er machte, was das Wichtigste war, die Reiterei wieder zur dominierenden Waffe. aber mit den Siegen steigerte sich auch sein Appetit und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass er am Ende seiner Laufbahn entschlossen war, sich nicht mehr mit einem norddeutschen Küstensaum zufrieden zu geben, sondern sich viel Höheres und Dauerhafteres zu sichern. Höchstwahrscheinlich dachte er an die deutsche Kaiserkrone und an das Herzogtum Bayern, das bei dem entscheidenden Sieg der protestantischen Partei, dem katholischen Maximilian, verloren gegangen wäre. Hierfür ist sehr bezeichnend, dass er dem Winterkönig die Pfalz, die diesem vom Kaiser zugunsten Bayerns abgenommen worden war, bei ihrer Wiedereroberung nicht zurückgab. Es war daher kein Wunder, dass auch den Evangelischen vor ihrem Befreier allmählich bange wurde. Aber all diese Pläne und Befürchtungen wurden bei Lützen unter kroatischen Pferdehufen zertrampelt. Darin war Gustav Adolf, dieser stahlharte, nüchterne Realpolitiker, eben doch Romantiker, nordischer Seekönig, dass er, obgleich kurzsichtig und fettleibig, stets inmitten seiner Truppen den Kampf ausfocht und eines Tages im wildesten Getümmel wie ein gepanzerter Herzog aus dem grauen Mittelalter seinen Tod fand. Spät genug, um die Welt seine überlegene Kraft kennengelehrt zu haben, früh genug, um noch als reiner Schirmherr der Freiheit und des Glaubens in protestantische Lesebücher und Festspiele eingehen zu können. Übertreibende Beurteilungen. Der große Krieg, wie man ihn nannte, hat überhaupt die Nachwelt im Guten wie im Bösen immer wieder zu stilisierenden und übertreibenden Beurteilungen verlockt. Man gewöhnte sich daran, ihn durch ein Vergrößerungsglas zu sehen und hat bis in die jüngste Zeit auch seine verheerenden Wirkungen sehr überschätzt, indem man sich dabei ausschließlich auf die zeitgenössischen Darstellungen stützte, ohne zu bedenken, dass diese durchwegs polemischen Charakter tragen und daher ebenso wenig die natürliche Lebensgröße wiedergeben, wie etwa heutige Schilderungen des weißen oder roten Regimes in den einzelnen Ländern und dass außerdem eine Sucht, alles zu verzerren, aufzublasen, ins Abstruse und Monströse zu steigern, zum Grundcharakter der Zeit gehörte. Auch das berühmteste Zeitdokument Grimmelshausens Simplicissimus hat nur den Wert eines ebenso groben wie starken Farbendrucks, einer fantastischen, ob schon sehr beeindruckenden Karikatur und macht von dem dichterischen Recht, die Dinge komprimierter zu geben als die Wirklichkeit, einen sehr naiven und ausschweifenden Gebrauch. Ferner vergaß man, dass diese Missgeburt von Krieg eben überhaupt keine zusammenhängende Aktion darstellte, sondern ein amorphes Gemenge von einzelnen isolierten Kriegshandlungen und daher nur wenige Gegenden dauernd von ihm betroffen wurden, die meisten nur vorübergehend oder in großen Intervallen, manche gar nicht. Auch fehlte ihm jede Ähnlichkeit mit den heutigen Kriegen, deren Charakter die Anspannung aller verfügbaren Kräfte bis zum Äußersten ist. Von einer Heranziehung aller Landesteile, aller Volksschichten, aller physischen und materiellen Kampfmitteln war nirgends die Rede. Eine Pflicht zum Waffentragen bestand nicht einmal für die Bürger belagerter Städte. Soldat war man nur, wenn es einem gefiel und solange es einem gefiel. Zur Armee ging man aus Beruf, aus Verkommenheit, aus Gewinnsucht, aus Ehrgeiz, aus Sport. Und so bestand das Kriegsvolk im Wesentlichen aus dreierlei Menschensorten: Professionals, Deklassierten und Sensationslustigen. Infolgedessen waren nach unseren Begriffen die Heere sehr klein, die Schlachten sehr kurz und von geringer Ausdehnung, auch infolge des zaudernden Charakters der ganzen Kriegsführung nicht häufig. Während also die Formlosigkeit und Undiszipliniertheit des Zeitalters es zu einem Weltkrieg in unserem Sinn gar nicht kommen ließ, führte sie allerdings in Einzelfällen zu den empörendsten Ausschreitungen. Doch darf man auch hier nicht glauben, dass Vorgänge, wie sie Grimmelshausen schildert, einfach die Regel waren. Wenn man sich erinnert, was für Geschichten über die Gräueltaten der Russen in Polen und die Atrocität der Deutschen in Belgien seinerzeit verbreitet waren und zum Teil noch heute geglaubt werden, so wird man auch hier die nötigen Reduktionen vornehmen. Gleichwohl kann man sich den Zustand Deutschlands nach dem Krieg gar nicht desolat genug vorstellen. Aber wir haben es hier wiederum mit jener Verwechslung von Ursache und Wirkung zu tun, die uns im ersten Buch bereits einige Male begegnet ist. Nicht, weil gegen Ausgang des Mittelalters Gewerbe und Handel emporblühten, entwickelte sich eine neue materielle Kultur, sondern weil damals eine Menschheit mit dieser Wirtschaftsgesinnung lebte, hob sich der internationale Verkehr, entstand die Geldwirtschaft, steigerte sich die Güterzeugung. Nicht durch die Entdeckung Amerikas, die Buchdruckerkunst, die Reformation ist die Neuzeit entstanden, sondern weil um die Wende des 15. Jahrhunderts eine bestimmte Menschenvarietät, der Mensch der Neuzeit, die Bühne der Geschichte betrat, wurden die Küsten Westindiens erforscht, Bücher gedruckt, die Institutionen der römischen Kirche bekämpft. Und ebenso ist das deutsche Volk nicht durch den Dreißigjährigen Krieg heruntergebracht worden, sondern weil es so heruntergekommen war, entstand der Dreißigjährige Krieg. Wirtschaftliche Deroute. Dies zeigt sich am deutlichsten auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Deutschland verlor schon vor dem Krieg die Führung in der Tuchindustrie durch die überlegene Konkurrenz des Westens, vor allem Hollands, und während es im ganzen 16. Jahrhundert der europäische Markt für die Luxuserzeugnisse des Kunstgewerbes gewesen war, wurde es nunmehr auch auf dem Felde von den französischen Manufakturen überholt, mit denen es weder in der Mode noch in der Qualität gleichen Schritt halten konnte. Auch war der Mittelmeerhandel, für den Deutschland die natürliche Durchgangsstation nach Norden bildete, längst vom Atlantischen Seeweg aus seiner dominierenden Stellung verdrängt worden. Zum Teil durch die Verbesserung der Schifffahrt und die großen Entdeckungen, zum Teil aber auch durch Deutschlands eigene Schuld. Denn die zahllosen Zollschranken mit ihren Schikanen und Erpressungen und die vielfachen Münzsorten machten den festländischen Handelsverkehr zu einer wahren Tortur. Besonders der letztere Umstand, der Mangel einer einheitlichen Geldwährung, führte zu einer Landplage, die Deutschland noch viel mehr geschädigt hat als der Krieg. Dem in zahllosen zeitgenössischen Flugschriften beklagten Unwesen der Kipper und Wipper. Dies war der volkstümliche Spitzname für die Münzer und Geldwechsler, der damals ebenso oft und in ebenso schmeichelhaftem Sinne gebraucht wurde wie heutzutage das Wort Schieber. Und diese Elemente machte man, gewiss nicht ohne eigene Berechtigung, für das ganze Elend verantwortlich. Die Hauptschuldigen waren aber eigentlich die Landesherren. Diese hatten bald herausbekommen, dass der Missstand der verschiedenen Währungen für sie einen großen Vorteil hatte, indem er ihnen ermöglichte, eigenes Geld von geringerem Feingehalt zum vollen Zwangskurs auszugeben. Es war dies die damalige primitive Form, sich durch Staatsanleihen zu bereichern. Zuerst hatte die Bevölkerung gar nichts dagegen einzuwenden, denn das vollwertige alte Gold, wovon fast jeder Ersparnisse gesammelt hatte, stieg dadurch im Preise. Aber im weiteren Verlauf war die allgemeine Deroute unvermeidlich. Alsbald bemächtigten sich Schmuggel, Zwischenhandel, betrügerischer Tauschverkehr und andere unreelle Praktiken der Geldmanipulation. Leichtes Geld auszugeben, Gutes aufzukaufen, wurde eine Spekulation, die dem heutigen Börsenspiel entsprach. Die Landesfürsten in einen Circulus Vitiosus geraten, da auch sie jetzt ihre Steuern und Abgaben in ihrem eigenen schlechten Gelde bezahlt bekamen, griffen zu immer verzweifelteren Maßregeln. Schließlich bestanden die Münzen nur noch aus versilbertem Kupfer und noch wertloserem Material und waren zu reinen Rechenmarken geworden. Es vollzog sich etwas Ähnliches wie in unseren Tagen, nur statt in Papier, in Blech. Die Folge waren auch ganz analoge soziale Erscheinungen. Plötzlicher Reichtum und ausschweifender Luxus der glücklichen Spekulanten, Not der Festbesoldeten und der geistigen Arbeiter, Verarmung der kleinen Sparer, rapide Entwertung aller Kapitalforderungen, endlose Streiks, wilde Tumulte. Die konstituierte Anarchie. Den Ruin vollendete der Westfälische Friede, der Deutschland fast zu einem Binnenlande machte. Denn nunmehr war beinahe keine große Flussmündung mehr in deutschem Besitz. Der Rhein holländisch, die Weichsel polnisch oder Elbe Weser schwedisch. Um die Ostsee stritten Dänen, Schweden und Polen. Um die Nordsee Franzosen, Holländer und Engländer. Für Deutschland war nirgends Platz. Und zugleich verewigte dieser Friedensschluss den deutschen Partikularismus, indem er sämtliche Reichsstände, die Superitas Territorialis und damit das Recht zuerkannte, Bündnisse untereinander und mit auswärtigen Mächten zu schließen, außer gegen Kaiser und Reich, was aber eine bloße Formel war. Der schwedische Kanzler Oxenstierna, von dem der weise Ausspruch stammt, An nestis mifili, quantilla prudentia regator orbis. Aber weißt du denn nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand die Welt regiert wird? Scheint auch dieses bescheidene Quantum in der deutschen Verfassung vermisst zu haben, denn er bezeichnete sie als eine nur von der Vorsehung erhaltene Konfusion. Noch deutlicher war 200 Jahre später Hegel, der sie eine konstituierte Anarchie nannte. Das Ende des Mittelalters. Der Dreißigjährige Krieg, ursprünglich als Glaubenskrieg entbrannt, verliert schon während seines ersten Jahrzehnts den religiösen Charakter und politisiert sich während seines weiteren Verlaufs immer mehr. Wie wir gesehen haben, war das Hauptmotiv für das Eingreifen Gustav Adolfs keineswegs konfessionelle Parteinahme. Er trieb schwedische Großmachtpolitik und wandte sich gegen die kaiserliche Partei vor allem auch deshalb, weil sie seine Erbfeinde, die Polen, und deren Prätensionen auf den Thron der Wasas unterstützte. Außerdem beunruhigten ihn die Pläne Wallensteins, der vom Kaiser zum General des Baltischen Meeres ernannt worden war und alles daran setzte, aus diesem Titel eine Wirklichkeit zu machen. Und dieser selbst hat während seiner ganzen Laufbahn nicht einen Augenblick an die katholische Sache gedacht. Nach der zweiten Schlacht bei Leipzig hindert der protestantische König von Dänemark die Schweden durch seine drohende Haltung an der Ausnützung ihrer Siege. Im Frieden von Prag, der etwa in die Mitte des Krieges fällt, tritt die lutherische Vormacht Kursachsens zu den Kaiserlichen über. Und der nun anhebende letzte Abschnitt steht gänzlich unter dem Einfluss Frankreichs, das durch protestantische Fürsten und Feldherren den Krieg gegen die katholische Partei fortsetzt. Das Haupt und der Kopf dieser Politik war ein Kardinal der römischen Kirche, der große Richelieu, der damit das Testament Heinrichs IV. Vollstreckte, des allerchristlichsten Königs von Frankreich. Nach seinem Tode wurde sein Lebenswerk von Mazarin fortgesetzt und vollendet, der ebenfalls römischer Kardinal war. Nur Ferdinand II. Kämpfte für seine Generalissima, die Mutter Gottes. Und sein Jugendfreund Maximilian von Bayern war ebenfalls ein päpstlicher Glaubensstreiter. Aber das Leben schritt über sie hinweg und schließlich hatte jedermann vergessen, woraus der Krieg entsprungen war. Katholiken kämpften im schwedischen, Protestanten im kaiserlichen Heere. So erwies sich das Gesetz der Zeit stärker als beide Parteien. Jener Wille zur Säkularisation aller menschlichen Betätigungen und Beziehungen, den wir als das Wesen der Reformation erkannt hatten, ergreift auch die katholische Welt. Und während noch im 16. Jahrhundert konfessionelle Überzeugungen und Leidenschaften in der Seele der Menschen eine solche Alleinherrschaft innehatten, dass sie alle nationalen, sozialen, patriotischen Erwägungen und Gefühle verdrängten, ereignete sich nun genau das Umgekehrte. Ganz Europa ist völlig politisiert, säkularisiert, rationalisiert. Das Mittelalter ist zu Ende. Die Vorbarocke. Der erste Abschnitt der eigentlichen Neuzeit, der demnach etwa gleichzeitig mit dem Dreißigjährigen Krieg einsetzt, reicht ungefähr bis zum Jahr 1660 und lässt sich als eine Art Vorbarocke bezeichnen. Das neue Weltbild tritt in teils noch allzu groben, teils noch allzu blassen Zügen langsam ins Blickfeld. Es ist eine Ära der Vorbereitung, in der gleichsam der provisorische Entwurf, die erste Skizze, das Brouillon des Barockmenschen konzipiert wird. Der Anfang der 60er Jahre macht hier eine ziemlich deutliche Zäsur. Nach dem Tode Cromwells erfolgt 1660 die Restauration der Stuarts. Nach dem Tode Mazarins gelangt 1661 Ludwig XIV. Zur selbstständigen Regierung. 1660 stirbt Velázquez. 1662 Pascal. Diese vier Daten, um die sich zahlreiche zweiten Ranges von ähnlicher Bedeutung gruppieren, schließen eine geschichtliche Etappe ab und eröffnen eine neue. Die Staatsräson, der politische Zentralbegriff dieses Zeitraums, in dem der Absolutismus heranreift, ist die Staatsräson, die Ratio Status, von der der deutsche Satiriker Moscherosch sagt. Ratio Status ist ihrem Ursprünge nach ein herrlich, trefflich und göttlich Ding. Aber was kann der Teufel nicht tun? Der hat sich auch zur Ratio Status gesellt und dieselbe also verkehrt. Dass sie nun nichts mehr als die größte Schelmerei von der Welt ist. Dass ein Regent, der Rationem Status in Acht nimmt, unter derselben Namen frei tun mag, was ihm gelüstet. Und in einer anderen zeitgenössischen Schrift heißt es, es ist ein Augenpulver oder Staub, in welchen die Regenten den Untertanen in die Augen sprengen. Es ist eins der vornehmsten Kunststücklein, den Pöbel in Ruhe zu halten. Die führende politische Person wird der allmächtige Staatsminister, der mit seinen allwissenden Gesandten und Sekretären, der mit allen Ränken, Finten und Finessen der Geheimdiplomatie vertraut ist. An die Stelle des Hoftheologen tritt der Hofjurist, während jener, soweit ihm noch ein bestimmter Einfluss geblieben ist, sich durch besonders gehässige Intoleranz hervortut, und zwar am stärksten im lutherischen Lager und mit gleicher Erbitterung gegen die helvetische und die römische Lehre. Der kursächsische Hofprediger von Hoheneck zum Beispiel äußerte, für die Calvinisten die Waffe ergreifen sei nichts anderes als dem Urheber des Calvinismus, nämlich dem Teufel, Reiterdienste zu tun. Wer nur in der geringsten Einzelheit vom Augsburger Bekenntnis abwich, hieß Synkretist, die furchtbarste Beschimpfung in den Augen der strengen Lutheraner. Selbst ein Mann von so echter und persönlicher Frömmigkeit wie Paulus Gerhard sagte, ich kann die Calvinisten Quartales nicht für Christen halten. Kurz, es war der Zustand, den Karl von Haase in seiner prachtvollen Kirchengeschichte mit den Worten charakterisiert. Bei aller Subtilität dachte man doch eigentlich Gott als einen großen lutherischen Pastor, der zur Rettung seiner Ehre mit Fäusten dreinschlägt. Nur Angelus Silesius, ursprünglich ebenfalls Protestant, später Katholik, machte eine Ausnahme. In seinem cherubinischen Wandersmann entfaltet die deutsche Mystik noch einmal ihre ganze Tiefe und Schöpferkraft. Und sogar dieser reine und starke Geist, der gedichtet hat, wer saget, dass sich Gott vom Sünder abwehnt, der gibet klar an Tag, dass er Gott noch nicht kennt, hat in seinen letzten Lebensjahren die Welt mit zelotischen Schriften überschwemmt, worin er den Protestantismus mit demselben engen und harten Fanatismus verfolgte, der diesen so tief herabgewürdigt hatte. Damals erhielt das Wort politisch jenen Nebensinn von versiert, gerieben, diplomatisch, weltläufig, den es noch heutigen Tags in der Volkssprache besitzt. Ein politischer Kopf, das war einer, der sich darauf verstand, alle Mitmenschen geschickt zu behandeln und zu gebrauchen, alles pfiffig zu seinem Vorteil zu wenden, sich in alle Verhältnisse charakterlos einzuschmeicheln, kurz jene Gaben zur Geltung zu bringen, mit denen man in dieser Welt zu allen Zeiten Karriere zu machen pflegte. Unter Politesse hin wiederum verstand man die Kunst der abgeschliffenen Manieren, des schmiegsamen Verkehrs, der flüssigen Konversation, ebenfalls lauter Mittel, in den höheren Kreisen vorwärts zu kommen. Auch einige andere Worte erhalten in bezeichnender Weise einen neuen Sinn. Was allen gemein ist, nennt man nun gemein. Als gesittet gilt, wer sich höflich, hofmäßig benimmt. schlecht, bisher gleichbedeutend mit schlicht, gerade heißt jetzt so viel wie gering. Liebe Sabine, vielen Dank fürs Lesen. Ist dir Egon Friedell vorher schon mal untergekommen? Nein. Nicht? Nein. War deine erste Begegnung mit ihm? Ja, also ich habe nichts von ihm davor gelesen. Als Name ist er mir natürlich ein Begriff, aber ich habe keines seiner Werke gelesen. Hat dir der Text was gesagt? Hast du was damit anfangen können? Also ich habe über eine Stelle länger nachgedacht oder eine Stelle, die hat mich dann einfach inspiriert oder fand ich spannend, so drüber zu reflektieren. Und zwar ist es so die Frage, was Krieg eigentlich sein kann. Oder er schreibt eben, dass sozusagen die Art und Weise, wie der Krieg geführt wurde, ja, dass die sich eben total unterscheidet vom 20. Jahrhundert. Und das hat mich dann dazu bewegt, drüber nachzudenken, ob Krieg nicht auch mit Spiel gleichgesetzt werden kann. Also das ist jetzt keine Idee von mir, aber ich habe jetzt bei Partei auch gelesen und der bezieht sich eben auf Johann Huizinger, den Homo Ludens, der eben jetzt viele Bereiche der Kultur, also auch die Bildung, Tanz, Musik und eben auch die Politik und auch eben die Praxen des Krieges in ihrem Ursprung auf und auch die Religion in ihrem Ursprung auf das Spiel zurückführt. Und das finde ich also ganz spannend. Bei Partei ist so, der hat dieses Buch Die Abschaffung der Ökonomie geschrieben hat und sich damit Huizinger beschäftigt hat, ist eben genau dieses letzte Kapitel, das heißt eben Spiel und Ernst. Ja. Sind auch so diese Überlegungen von dem, was Krieg sein kann. Also Krieg, wie gesagt, Krieg, ist das ein Spiel? Oder kann das sozusagen von den grundlegenden Bedingungen her ein Spiel sein? Ist das ein Ausnahmezustand oder ist das ein Naturzustand? Weil Kant zum Beispiel in seiner Schrift zum ewigen Frieden schreibt, dass Krieg der Naturzustand ist und Frieden erst ein zu stiftender ist. Was ich in gewisser Weise, eine Parallele gibt es ja da bei Hobbes mit dem Homo homini lupus, also dass der Mensch Menschen ein Wolf sei, so. Aber das fand ich also immer schwer, was zu definieren, aber so diese Überlegungen, wie, in welche Richtung das gehen kann, finde ich einfach sehr spannend. Und so diese, das mit dem Spiel, das kann natürlich dann auch ein bisschen ins Fatale gesetzt werden. Es gibt ja auch so eine quasi Glorifizierung oder so von Kriegsführung oder dass man das, wenn das jetzt so dieser alte Feldherrenkrieg ist, wo die Feldherren am Feldherrenhügel sind und da zuschauen, wie die zwei, also diese zwei Parteien da aufeinander stoßen, dass das sozusagen als so was Idealistisches dargestellt wird. Also bei Carl Schmitt ist das zum Beispiel, also der das dann der dem halt ganz viele positive Seiten abgewinnt. Und die andere Seite ist natürlich, was bedeutet der Krieg einfach für die Zivilbevölkerung? Das ist halt irgendwie einfach die andere Geschichte. Weil sozusagen dass jetzt irgendwie vielleicht Söldnerheere oder so sich da gegenseitig aufeinanderstoßen, die noch dazu, jetzt eben wie im 30-jährigen Krieg mal für die einen und mal für die anderen das machen, ist vielleicht jetzt nicht so die dramatische Sache, aber eben das, was einfach bei der Zivilbevölkerung einfach an Verbrechen passiert ist. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Meine heutigen Studiogäste waren Alfons Stummer und Sabine Sonnenschein. Die nächste Sendung dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 31. Dezember 2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden.